Wir sind heute pünktlich. Wir haben ungefähr 58 Minuten. Wir haben exakt eine Stunde. Das ist lange Zeit. Ich wollte nicht viele Hadithe erzählen, aber ich denke heute, das geht ruckzuck mit den Hadithen. Inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und ich rede erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch, Barakallahu fikum, deshalb Geduld mitbringen. Und wir machen weiter, inshallah, von dem Buch des Fasten, Kapitel Saum At-Tatawwu, das wird freiwilliges Fasten und auch verbotenes Fasten. Und wir sind bei Hadith 629. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. بارك الله فيكم. حديث أبي قتادة الأنصاري حديث عظيم. وقد استشكل على الكثير تكفير ما لا يقع وهو ذنب الآتية. قال سنة خالية وسنة آتية. طيب الآتية لسه هو ما عمل ذنب، فكيف يكفر شيء ما فعله الإنسان؟ فأجيب بأن المراد أنه يوفق فيه لعدم الإتيان بالذنب، يوفق لعدم الإتيان بالذنب. وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية، أو أنه إن وقع منه ذنب فإنه يكفر بذلك. أيام ثلاثة ذكرت في هذا الحديث. صوم يوم عرفة، يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة، ويصام استحبابا لغير الحاج، لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب أمام الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس أنه غير صائم صلوات الله وسلامه عليه. ومن صام يوم عرفة يكفر السنة الماضية من أي؟ من الذنوب. قال أهل العلم من الصغائر، الصغائر، بشرط أن ما أن يكون قد اجتنب الكبائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة، أما الصغيرة يكفي معها الاستغفار. فهنا قال ذنب السنة الخالية أو الماضية والباقية، فيكفر هذا الذنب إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر، وإذا طبعا صام مثل هذا اليوم. أما الباقية ذكرنا المعنى. وأما صوم يوم عاشوراء، فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، من شهر المحرم، فيكفر سنة ماضية بنفس الشروط. وعاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وصامه في الإسلام، وكان هذا اليوم يصام قبل الإسلام كذلك، كان يوم معروفا. وهذا اليوم كان تصومه يهود، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى أن يهودا تصوم هذا اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. فلما أنزل الله في شعبان من السنة الثانية فرضية صوم رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس، من أراد من شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء فلا يصوم، فأصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا وصوم رمضان واجبا. وأما فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، قال: لئن عشت إلى سنة فأصوم معه التاسع. فصارت السنة بالنسبة لنا صوم 9 و10 محرم، في رواية صوم 11. 11 بارك الله فيكم، الرواية فيه ضعيفة، الرواية فيه ضعيفة، فذلك أهل العلم يقولوا يصوم 9، 10، 11، ومنهم يقول 9 و10، ومنهم يقول فقط 10، ولكن الصحيح صيام 9 و10، وإن صام فقط 10 لا بأس، ولكن أفضل له أن يصوم 9 و10 مخالفة ليهود، وكذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. متى يوم الاثنين؟ في ربيع الأول. متى؟ الله أعلم. وأما القول 12 ربيع الأول وكذا يا أخوة، فهذا لا يثبت، هذا لا يثبت، لا عامل فيه، عامل فيه اليوم الاثنين، ولكن في ربيع الأول، ولكن هل هو 12 ربيع الأول اللي بيحتفلوا فيه وكذا؟ فلا، لا يثبت هذا، فانتبهوا لهذا. قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أي كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الاثنين، وأنزل علي فيه، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ذلك اليوم يوم الاثنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم، فلذلك في حديث أسامة تعليل صوم يوم الاثنين والخميس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أني أحب أن أصوم الاثنين والخميس لأنه تعرض فيها الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يعرض عمله على الله سبحانه وتعالى وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. أبو قتادة الأنصاري berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde bezüglich Fasten des Tages von Arafah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er löscht die Sünden oder das durch das Fasten von Arafah werden die Sünden von einem Jahr, vergangenen Jahr und ein kommenden Jahr verziehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nach Ashura, nach dem Tag von Ashura gefragt. Das wird Fasten vom Tag von Ashura. Der Prophet sagte, dadurch werden die Sünden von einem vergangenen Jahr verziehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nach dem Fasten von Montag gefragt. Der Prophet sagte: An diesem Tag bin ich geboren. Und an diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala mir die Botschaft gegeben und an diesem Tag wurde mir Koran offenbart. Das Hadith ist bei Muslim. Barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Überlieferung, weil der Prophet Muhammad sallam in dieser Überlieferung diese drei Tage erwähnt hat. Erstens Ashura. Entschuldigung, Arafa. Der Tag von Arafa ist der 9. von Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah ist der 12. Monat nach unserem Kalender, nach dem Hijra-Kalender. Der 12., der 9., das wird 9., 12. jedes Jahr ist der Tag von Arafa. Und diesen Tag kann man fasten. Für diejenigen, die kein Pilger sind, die Pilger fasten diesen Tag nicht. Weil der Prophet Muhammad sallam am Tag von Arafah einen Becher genommen hat und er hat getrunken vor allen Leuten, damit sie wissen, er fastet nicht. Wenn man diesen Tag fastet, das bedeutet Arafah-Tag, dann werden die Sünden für 2 Jahre, ein vergangenes und ein kommendes, verziehen. Es gibt hier ein Problem. Und zwar, die Sünden von einem vergangenen Jahr zu verzeihen, das ist okay. Aber die Sünden von einem kommenden Jahr, man hat doch keine Sünden begangen. Sie werden Sünden verziehen und die sind noch nicht begangen worden. Die Gelehrten sagen, das heißt, die Person wird von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt, Sünden in dem kommenden Jahr zu tun. Das ist Schutz. Das ist eine. Und man sagt, das heißt, wenn eventuell, oder die andere Bedeutung, eventuell, wenn die Person Sünden begeht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünden verzeihen. Subhanahu wa ta'ala. Aber eine Sache ist wichtig hier. Welche Sünden werden hier gemeint? Das werden die kleinen Sünden gemeint. Weil die großen Sünden, sie brauchen richtige Reue. Richtige Reue. Und wenn man kleine Sünden begangen hat und große Sünden und man hat keine Reue gezeigt, dann werden auch die kleinen dadurch nicht so einfach verziehen. Deshalb sollte man aufpassen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung sagte, مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ solange man keine großen Sünden begangen hat, werden die kleinen Sünden verziehen. Das ist bezüglich Arafa-Tag. Das wird am 9. von der Hijja Pilger, sollte man fasten. 2 Jahre werden verziehen. Der zweite Tag ist der Tag von Ashura. Der Tag von Ashura. Der Tag von Ashura ist der 10. von Al-Muharram. Al-Muharram ist der 1. Monat. Das ist der 10.1. Wenn man diesen Tag fastet, dann werden die Sünden für ein Jahr, vergangenes Jahr, verziehen. Es gibt Geschichte natürlich mit dem Tag von Ashura. Und zwar, diesen Tag haben die Leute und hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gefastet vor dem Islam. In Jahiliyyah-Zeit haben die Leute das gefastet. Erstens. Zweitens. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, als er dort war, dann hat er gemerkt, dass die Juden diesen Tag fasten. Der Prophet fragte, warum? Dann hat man gesagt, ja, an diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa gerettet. Und Musa hat den Sieg gegen Pharao bekommen. Dann hat Musa a.s. diesen Tag gefastet und die Juden fasten das. Der Prophet sagte, wir würdigen Musa mehr als die Juden. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, diesen Tag zu fasten. Das ist das Zweite. Dann in Sha'ban, vom 2. Jahr nach der Auswanderung hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, dass Ramadan Pflichtfasten ist. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Jahr jemanden geschickt, das wird im nächsten Jahr dann, jemanden geschickt zu 10. von Ashura, der hat den Leuten gesagt, wer fasten will, kann er, und wer nicht fasten will, ist es kein Problem. Deshalb ist das Fasten von Ashura beliebt geworden oder empfehlenswert. Das ist die 3. Phase. Die 4. Phase, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, er hat Ashura gefastet und er sagte, wenn ich noch ein Jahr am Leben bleiben würde, werde ich den 9. Muharram, auch der Su'a heißt das, fasten. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, bevor der 9. kam. Das sind 4 Phasen. Das bedeutet, 1. Phase vor dem Islam, 2. Phase in Medina als Pflicht, 3. Phase in Medina als empfehlenswert, 4. Phase, 9. und 10. aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Es gibt eine Überlieferung, der Prophet sagte oder hätte gesagt, ich werde auch den 11. fasten, aber diese Überlieferung ist scharf und das ist schwach. Deshalb sagen manche Gelehrten, man sollte 9., 10., 11. fasten, andere sagen 9. und 10., und andere sagen, wenn man auch den 10. fastet, ist es kein Problem. Das ist bezüglich Barakallahu fikum Ashura. Das ist empfehlenswert. Wenn man auch nicht fastet, dann kein Problem. Aber ein Jahr Sünden werden verziehen. Dann Barakallahu fikum, der 3. Tag ist Montag. Der 3. Tag ist Montag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, an diesem Tag bin ich geboren. Ja, aber welchen Montag genau? Die meisten Gelehrten sagen in Rabi' al-Awwal. Aber welchen? Der erste, zweite, dritte, vierte, Allahu alam. Wir wissen nicht. Deshalb ist es falsch zu behaupten, dass der Prophet Muhammad am 12. von Rabi'il Awwal, dass er am 12. geboren sei. Das wissen wir nicht. In diesem Monat auch wurde der Prophet zum Propheten ernannt. Und an diesem Tag wurde ihm Koran offenbart. Deshalb hat er das gefastet. Und der Prophet hat erklärt, warum er den Montag auch fastet. Er sagte, die werden zu Allah oder die Handlungen werden zu Allah gehoben, aufgehoben am Montag und Donnerstag. Und ich mag und ich liebe, dass meine Taten aufgehoben werden, während ich fastend bin. Deshalb hat er Montag und Donnerstag gefastet. Salawatullahi wa sallam. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم الحديث رواه مسلم طبعا الحديث دليل على استحباب صوم ستة أو ستة أيام من شوال وهو مذهب الكثير من أهل العلم وقال مالك بكراهة صومه قال لأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها وقال بالكراهة لعدم الظن أنها واجبة وطبعا رحم الله مالكا ما وصله حديث مسلم شوفوا هذا الإمام إمام عظيم ومعروف الإمام مالك قال ابن عبد البر لم يبلغ مالكا هذا الحديث ما وصل هذا الحديث رحمه الله تعالى فقال بكراهة الصوم قال ما وصلني الحديث أو ما ظن أن الناس تظن بالوجوب فقال بكراهة ولكن ما أصابك رحمه الله تعالى لأن الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أما متى تصام هذه الستة في أول الشهر في آخر الشهر مجتمعة متفرقة ما في بأس ولكن انتبهوا هذه الأيام تصام ستة وعندك رمضان فشهره بعشرة شهر رمضان بعشر شهور والستة تكمل سنة الحسنة بعشرة أمثالها صاروا 36 يوم 360 يوم هي سنة طبعا من كان عليه قضاء يجب عليه أن يقضي الصيام مثلا إنسان كان مسافر وأفطر ثلاثة أيام فالأجر يبقى حتى يصوم هذه الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يعني الذي ينهي صيام رمضان فالذي عليه ثلاث أيام من رمضان ما صام لسه رمضان وثم طيب هل يبدأ بالقضاء أولا أم بصيام ست من شوال هذا متروك له هل يجمع بين النيتين نية القضاء والست من شوال اختلف أهل العلم بذلك منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز وعدم الجواز هو الصحيح لأن الصيام مضيق وليس موسع صيام رمضان صيام مضيق وليس موسع ما معنى مضيق؟ يعني أنت تستطيع فقط صوم يوم واحد ما تستطيع تعمل في هذا اليوم خمس نوايا أو خمس نيات ما تستطيع بارك الله فيك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Ramadan gefastet hat und dann sechs Tage von Shawwal folgen ließ, hat das ganze Jahr gefastet oder somit hat das ganze Jahr gefastet. Rawahu Muslim. Das ist bei Imam Muslim. Die meisten Gelehrten überhaupt, Ahmed, Al-Shafi'i, Jama'a, Al-Al und alle, fast alle sagen, es ist empfehlenswert, diese 6 Tage zu fasten. Weil Imam Malik sagte, es ist unerwünscht, diese Tage zu fasten. In einer Überlieferung, in einer so Erklärung. Al Imam Malik, warum hat er das gesagt? Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, sagte, Al Imam Malik hat dieses Hadith nicht bekommen. Er hat das nicht gekannt. Und deshalb hat er sowas gesagt. Weil er gedacht hat, wenn die Leute die 6 Tage von Schawal fasten, dann werden sie denken, das wäre Pflicht. Und diese Tage sind kein Pflicht. Wie sollte man diese Tage fasten, barakallahu fikum? Man kann diese Tage so fasten hintereinander, am Anfang des Monats, am Ende des Monats, Mitte des Monats, hintereinander oder getrennt voneinander. Fastest du 2 Tage, dann 1 Tag, dann machst du Pause 2, 3 Tage, dann hauptsächlich in diesen 29 Tagen von Shawwal solltest du, Festtag darfst du nicht fasten sowieso, dann bleiben die 29 oder die 28 Tage von Shawwal, da kannst du in diesen 28 Tagen oder 29 Tagen die 6 Tage fasten, wie du willst. Hintereinander, getrennt voneinander, kein Problem. Eine gute Tag ist immer mal 10. 30 Tage Ramadan, 6 von Shawwal, 36 Tage. Mal 10, 360 Tage. Und so ist, als ob man das ganze Jahr gefastet hat. Aber hier eine Bemerkung. Und zwar, der Prophet sagte, wer Ramadan gefastet hat. Aber wenn man noch Nachholfasten hat, dann sollte man das beachten. Solange man die Tage nicht nachgeholt hat, hat man nicht das ganze Jahr. Weil Ramadan erstmal zu Ende gefastet sein soll. Und deshalb ist die Frage, sollte man erstmal die Nachholtage fasten oder die Tage von Shawwal, das ist dir überlassen, wie du willst. Dann gibt es noch eine Frage, der Autor hat das nicht erzählt hier. Der As-San'ani, rahimahullah ta'ala, hat das nicht erklärt. Aber das ist jetzt von mir nur, damit man vollständig das bekommt. Die Frage ist, kann man Nachholtage und 6 Tage von Shawwal, kann man zusammen verbinden, also man fastet 1 Tag in der Absicht nachholen und 1 Tag von Shawwal. Kann man sowas machen? Die Gelehrten haben 2 Ansichten. Manche sagen ja, ist es kein Problem, andere sagen nein. Und das ist eigentlich richtig, ist nein. Warum? Weil barakallahu fikum, Fasten von Ramadan, Pflichtfasten, kann nicht einen anderen Fasten oder ein anderes Fasten aufnehmen. Also dieser Tag ist nur ein Tag für Fasten von Ramadan. Du kannst nicht 5, 6 Absichten dabei haben. Allah Ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika al-yawm وجهه عن النار 70 خريفا. هذا صوم التطوع. الحديث عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. بارك الله فيكم. الإنسان الذي يصوم يوما لله سبحانه وتعالى فهذا يباعد عن النار 70 خريفا. فالواحد يفكر. 631 Abu Sa'id al-Khudri sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, jeder Diener, der einen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala fastet, wenn der Diener einen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala fastet, wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht von der Hölle 70 Jahre entfernt machen. Das wird man ist entfernt von der Hölle dann 70 Jahre. Durch einen Tag. Fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Und deshalb sollte man sich überlegen, barakallahu. 632. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه استحباب صيام الكثير من شعبان. أما أن يصام شعبان استعدادا لرمضان من الذين لم يتعودوا الصيام فهذا خطأ، فهذا خطأ. يعني مثلا إنسان يأتي شعبان يقول يا الله خلينا نصوم في شعبان حتى نستعد لرمضان، هذا خطأ. فيه حديث ولكن الحديث ضعيف، شعبان لتعظيم رمضان، الحديث ضعيف وهو في ضعيف الترمذي. يرفع الأعمال إلى رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولكن عرض هذا بأن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، صوم المحرم. هنا قال بعد رمضان يعني يأتي بعد رمضان، وهذا شعبان يأتي قبل رمضان، والله أعلم هذا المعنى فيه. ولكن بارك الله فيكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال إذا انتصف شعبان أو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني إنسان يصوم النصف الأول من شعبان إذا كان معتاد على هذا، أما النصف الثاني فلا يصوم. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها بليفة في ذاكت دي قوفيد محمد صلى الله عليه وسلم فليكت تسو فاستن بس في قدخت عن عودة قزاكت هذا يا بريكت تسو فاستن يبقى نيك ود اهات نيك فاستن بس في قزاكت هذا فاستت نيك. Und ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht so fastend gesehen in einem Monat außer Ramadan, außer dem Monat, im Monat von Sha'ban. Er hat so viel von Sha'ban gefastet. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das heißt, der Hadith ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viel in Sha'ban gefastet hat. Warum hat er das gemacht? Der Prophet hat das erklärt, warum. Er hat gesagt, die Leute, die vernachlässigen diesen Monat, weil dieser Monat ist zwischen Rajab und Ramadan und das ist Schaban und deshalb wird das vernachlässigt. Und der Prophet sagte, in diesem Monat werden die Taten, die Handlungen zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgehoben und ich liebe, dass mein Tat, mein Werk zu Allah aufgehoben wird und ich bin fastend. Aber dass man extra Schaban fastet als Vorbereitung für Ramadan, es ist nicht von der Sunna. Es gibt dafür eine Überlieferung, aber diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und das ist da'if. Das wird Sha'ban li ta'zimi Ramadan. Man fastet in Sha'ban, damit man Ramadan ehrt. Und das ist, barakallahu fikum, eigentlich falsch. Das ist eigentlich falsch. Aisha sagte hier, der Prophet hat nicht so viel in einem Monat gefastet wie in Sha'ban. Aber es gibt doch eine andere Überlieferung. Und zwar in Sahih Muslim, das beste Fasten nach Ramadan ist in Muharram. Wie sollte man das verstehen? Vielleicht könnte man sagen, hier wird gemeint nach Ramadan und dort ist vor Ramadan. Sha'ban ist vor Ramadan und Muharram ist nach Ramadan. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, man sollte in Sha'ban fasten, wenn man will, aber wenn man nicht immer fastet, dann sollte man die zweite Hälfte nicht fasten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die zweite Hälfte von Sha'ban anfängt, dann fastet nicht mehr. Und sowieso, es gibt die zwei Tage oder ein Tag vor Ramadan, das ist verboten zu fasten. Deshalb ist es unerwünscht für diejenigen, die nicht immer fasten, dass sie die zweite Hälfte von Sha'ban fasten. Wallahu ta'ala ala. Wa Nabi Dhar رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذه الأيام في لفظ النسائي تسمى البيض، تسمى الأيام البيض، وهي من كل شهر 13 14 15 من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام عفوا، ما يبالي في أي شهر صام، 2 وخميس واثنين. في رواية أيضا وهي في الشمائل عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر سبت واحد واثنين وشهر 3 و4 وخميس وهكذا، شهر هيك شهر هيك، ولكن الله أعلم بارك الله فيكم. المهم الإنسان يصوم إذا كان يريد أن يصوم فيصوم الأيام البيض. طبعا في هذه المسألة في 10 أقوال في أهل العلم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على 3 أيام من كل شهر اللي هي 13 14 15، في رواية هي 14 15 16، في رواية 17 يعني روايات. المهم الإنسان إذا أراد أن يصوم لله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يصوم لله سبحانه وتعالى فيصوم بارك الله فيكم، فيصوم 3 أيام وهي البيض، أو 3 كما يحب من كل شهر، والله تعالى أعلم. أبو ذر زاكت der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir 3 Tage von jedem Monat fasten, 13., 14., 15. Das war Nasa'i al-Tirmidhi und bei Ibn Hibban, und er sagte sahih. Diese 3 Tage heißen die weißen Tage, die weißen Tage. Und die Überlieferung ist bei Nasa'i. Der Prophet sagte, wenn du fasten willst, dann faste 13., 14. und 15. Und natürlich der Lohn ist sehr groß, weil wenn man das fastet, als ob man, wenn man jeden Monat fastet, als ob man, barakallahu fikum, das ganze Jahr gefastet hat, ist klar. 3 Tage mal 12 Monate, 36 Tage mal 10, 63. Und es gibt eine Überlieferung in Sahih Muslim من حديث عائشة رضي الله عنها، زي زاكت der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat 3 Tage von jedem Monat zu fasten. Er hat nicht bestimmt welche 3 Tage. Manche Gelehrten sagen Montag, Donnerstag, Montag. Andere sagen, die sind 3 Tage, man sollte fasten. Es gibt 10 Ansichten von den Gelehrten und man sollte nur für Allah subhanahu wa ta'ala fasten. Entweder diese 3 weißen Tage oder andere auch Tage. Aber die 3 weißen Tage an sich selbst, sind das 13, 14, 15? Das ist auch zwischen den Gelehrten noch ein Thema. Weil manche sagen, die sind 14, 15, 16. Andere sagen 15, 16, 17. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte 3 Tage für Allah subhanahu wa ta'ala fasten. Und das ist am schönsten. Wa an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la yahillu lil mar'ati an tasuma وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان، أي المرأة ما تصوم الصوم التطوعي إلا باستئذان الزوج. فإذا أعطاه إذن عام، يعني مثلا امرأة قالت لزوجها لي أن أصوم، وقال لا أصوم متى شئت يكفي خلاص. انتبه بارك الله فيكم، وهذا تكلمنا عليه في درس سابق. صيام النفل يستطيع الإنسان أن يقطعه متى شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا النبي المرة الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى منطقة بقرب عسفان أو عسفان، لما وصلوا هناك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ قدح وشرب، وكان ذلك بعد العصر. لذلك صيام النفل يستطيع الإنسان أن يصوم ويستطيع أن يترك كما يحب. لذلك المرأة إذا طلبت من زوجها أن تصوم وأذن لها إذن عاما لا بأس بذلك. وفيه طبعا أيضا حق الرجل على المرأة. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه يتسيل تدست القفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاكته إس إس فبوتن فأني فخاو تصفاستن ذيغن Anwesenheit ihres Mannes außer mit seinem Erlaubnis. Evet, this is by Bukhari Muslim. By Abu Dawud, also Ramadan. Also in Ramadan. Das heißt, eine Frau, wenn sie zusätzlich fasten will, dann sollte sie ihren Mann fragen, ob sie fasten darf. Wenn der Mann eine allgemeine Erlaubnis gibt, dann okay. Wenn nicht, dann darf sie nicht fasten. Und das ist auch hier natürlich das Recht des Mannes in diesem Zusammenhang. Und hier, barakallahu fikum, sollten wir etwas beachten. Und zwar, dass empfehlenswerte oder freiwillige Fasten, man kann das brechen, wann man will. Nicht wie Pflichtfasten. Pflichtfasten, du kannst nicht, wie du willst. Aber freiwilliges Fasten, man kann das brechen, wann man will. Wie der Prophet Muhammad sallam, er hat gefastet, vor Maghrib hat er das Fasten gebrochen, salawatullahi wa salamu alayhi. Wa Nabi Sa'idin al-Khudairi, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha an siyami yawmayn, yawm al-fitr wa yawm al-nahr. متفق عليه. إذن الآن بدأنا بالصيام المنهي عنه. المنهي عنه لا يجوز صيام العيدين. لا يجوز صيام العيدين. وأصل النهي التحريم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم واضح: يوم الفطر ويوم النحر، يوم الأضحى يوم الفطر. والعيد يوم واحد ترى، مو ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة كما يظن الناس. بارك الله فيكم. حديث 635 أبو سعيد الخدري رضي الله عنه erzählt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم verboten hat, zwei Tage zu fasten. Der Tag vom Fastenbrechen und der Tag von Schlachten, das, oder von Opferschlachten, das ist bei Bukhari Muslim. Das wären die zwei Festtage. Die zwei Festtage. Man darf diese Tage nicht fasten. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق يا أخوة، طبعا فقط نبيشة رضوان الله عليه يقال له نبيشة الخير ابن عم، هو راوي هذا الحديث، طبعا صحابي غير مشهور بين الناس وعلى سنة الناس. روى هذا الحديث أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي رواية عند البزار أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد. فهناك نهي عن صيام أيام التشريق إلا لذلك الذي يجب عليه الصيام في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ليكون عنده أذى من رأسه في رأسه ولا يستطيع أن يحلق في الحج، فهذا بارك الله فيكم، وما عنده يذبح، ما عنده يكفر يعني عن ذلك، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة إذا كانت أيام التشريق لا بأس. فذلك يفهم من هذا أن صيام أيام التشريق غير مستحب، مكروه. وقال بعض أهل العلم بالحرمة لأنها مثل أيام العيد، والله أعلم. ليش سميت أيام التشريق أيام التشريق؟ لأن هذه الأيام بارك الله فيكم كانوا يشرقوا فيها اللحم، لأنه بعد ما يذبحوا اللحم كانوا يضعوه ويجعلوا هذا اللحم حتى ينشف، فذاك هذا كان يسمى تشريق اللحم، ومن هنا سميت هذه الأيام أيام التشريق. وهي يعني الأيام المعلومات أو المعدودات. بارك الله فيكم. نبيش الهذلي الهذلي نبيش الخيل رضي الله عنه زاكته دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته دي دغاي تشريق تاجه إلفتن سولفتن دغاي تسينتن ذو الحجة، هي الحادي عشر ثاني عشر ثالث عشر من ذو الحجة أيام التشريق. إلفتن سولفتن دغاي تسينتن دي ذا تاجه هايزن أيام التشريق. ديزا تاجه ديزن تاجه فإسن تغنكن وانت إرغينن الله عز وجل. Das Hadith bei Muslim. Das heißt, man sollte diese Tage nicht fasten, weil der Prophet sallam sagte das in einem anderen Hadith. Diese Tage, die sind für Essen, Trinken und für Beten. Das wird für Allah erwähnen. Man sollte diese Tage nicht fasten. Außer, dass jemand Pilger ist. Und diese Person konnte die Haare nicht rasieren oder nicht schneiden. Und diese Person kann keine Lösegeld geben, oder kann sich nicht loskaufen mit einer Sühne. Deshalb diese Person, was macht diese Person? 10 Tage fasten, 3 in Hajj und 7, wenn diese Person nach Hause zurückkehrt. Und das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah 196. 3 Ayyamin fil Hajj wa 7. Dann 3 Tage in Hajj fastet man. Und wenn man diese Tage fastet, ist kein Problem. Deshalb ist es unerwünscht, diese 3 Tage zu fasten. Warum nennt man diese Tage Ayyam al-Tashriq? Man nennt das Ayyam al-Tashriq wegen des Fleisches. Man hat geschlachtet und man hat das Fleisch dann draußen getan, bis das Fleisch trocknet. Und dies sagt, man nennt das Tashriq al-Lahm. Man hat auch das mit bestimmten Sachen behandelt. Deshalb sagt man Tashriq al-Lahm. Von hier heißt das Ayyam al-Tashriq. Diese Tage sollte man nicht fasten. 11., 12., 13. von Dhul-Hijjah. Von Aisha ibn Umar qala, لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذا الذي تكلمنا عليه. يعني إنسان ما عنده هدي، ما عنده، ما يستطيع يهدي، ما يستطيع يحلق شعره، فماذا يفعل؟ يصوم. بارك الله فيكم. عائشة وابن عمر sagten, es wurde nicht erlaubt in diesen أيام التشريق, dass jemand fastet, außer für denjenigen, der kein Schlachten, der nicht schlachten kann. Und das habe ich gerade erklärt, بارك الله فيكم, was damit gemeint wird. Das Hadith bei Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. سبحان الله. تبهوا. لا تخص ليلة الجمعة يعني مساء الخميس بعد مغرب الخميس لا تخصوه بصلاة. اي والله يا أخي نحن اليوم نرى شيء ثاني. نرى بعض الناس عندهم صلاة اسمها صلاة الرغائب، كل يوم كل ليلة الجمعة تصلى، وكل ليلة الجمعة يجتمع في بعض المساجد ويصلى جماعة قيام ليل. أوف. إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا، ما يجوز لكم أن تخصصوا ليلة الجمعة بصلاة. طب كيف يفعل هذا؟ نسأل الله السلامة. يفعل ذلك لحديث موضوع واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا صلاة الرغائب في كل أول ليلة الجمعة من رجب. صلى الله السلام. هذه صلاة الرغائب عند بعض الناس 40 ركعة، 40 أنا والله كنت بعرف صلاة الرضاع من صغري يعني، لأنه مرة دخلت على والدتي فوجدتها تصلي ليلة الجمعة مساء الخميس، فقلت لها ماذا تفعلين؟ قالت أصلي لله. قلت لها سبحان الله، صليتي 7000 ركعة، نحن نقول 7000 مبالغة، هاي معروفة عندنا نحن العرب عموما يا أخوة، عندهم مبالغة في الكلام، في لغة العرب في مبالغة، يعني مثلا لو إنسان استنى 10 دقائق يقول لك يا رجل صار لي يومين أنتظرك، هو 10 دقائق يومين، فهذه صيغ المبالغة في لغتنا معروف. صليتي 7000 ركعة، شو تصلي؟ ولا قالت مر علينا شيخ وقال الذي يصلي كل ليلة جمعة مساء الخميس 40 ركعة يدخل الجنة. فنسأل الله السلام. فذاك يا أخو ما أجمل العلم وما أجمل التثبت في العلم. أما اليوم نحن ابتلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله بقوم لا يخافون الله يسردون على الناس قصصا ليست من دين الله وليست في دين الله، فنسأل الله السلام. إذن لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم. ما المعنى صوما يصوم أحدكم؟ مثلا إما يكون صيام رمضان أو يكون صيام قضاء، أو مثلا إنسان يصوم يوم ويفطر يوم فيأتي يوم الجمعة فيصومه، أو مثلا يكون يوم الجمعة يوم عاشوراء، أو يكون يوم عرفة، يعني إلا يوافق صوما يصومه ذلك الإنسان. وكذلك بارك الله فيكم، لأن يوم الجمعة يوم عيد بالنسبة لنا، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن هذا اليوم هو عيد للمسلمين، ولو في ضعف في هذا الحديث، ولكن بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه أتلت فم خفيت صلى الله عليه وسلم يزاكت يدوفت نكت دي نخت سو جمعة دي نخت سو جمعة بس أفا بس بدوت دونستاك آبند يدوفت دي زنخت سو جمعة نكت شبتسيفي نيمن ein Gebet durchzuführen. Das wird spezialisieren für ein Gebet. Und ihr dürft den Tag von Jumu'ah nicht auch spezifisch nehmen für ein Fasten zwischen den Tagen. Außer, dass dies Fasten von jemandem von euch ist, dass diese Person immer fastet. Das ist ein Muslim. Nochmal, man darf nicht Al-Jumu'ah spezialisieren für Fasten. Oder man darf nicht die Nacht zur Jumu'ah, Donnerstagabend, spezialisieren für ein Gebet. Aber heutzutage, das ist ein Muslim, heutzutage sehen wir total was anderes. Wir sehen, dass die Leute Donnerstagabend, die versammeln sich und die beten auf Qiyam al-Layl. Man sagt, was tut ihr? Ich sage, ja, morgen ist Feiertag, deshalb machen wir das. Oder die wollen am Freitag fasten. Und das ist alles, wal'iyadu billah, gegen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet verboten. Außer, dass man fastet, das ist ein Fasten, was man immer fastet. Zum Beispiel, eine Person fastet 3 Tage von Monat. Und da fastet man 13, 14, 15. Angenommen, 15. ist Jumu'ah. Dann fastet man, kein Problem. Oder man fastet einen Tag und einen Tag nicht. Dann fastet man Jumu'ah. Aber dass man Donnerstagabend spezifisch macht für ein Gebet, das ist verboten durch diese Überlieferung. Aber subhanallah, die Leute machen was anderes. Und du siehst manche Leute am Donnerstag in den Moscheen, die versammeln sich Nacht und die beten. Und das ist bekannt auch bei uns. Ich war kleines Kind, ich bin zu meiner Mutter gekommen, ich habe gesehen, sie betet am Donnerstag 40 Raka'a. 40. Was machst du? Da hat sie gesagt, ja, ein Sheikh kam zu uns, der sagte uns, wer 40 Raka'a in der Nacht von Donnerstag zu Freitag betet, kommt ins Paradies. Und ich mache das. Seit 20 Jahren. Möge Allah uns bewahren. Das ist katastrophal. Was sollte man machen? So kommen Leute und die erzählen den Menschen etwas, was die Leute nicht wissen. Und die Leute denken, das stimmt. Deshalb ist es sehr schön, dass man nach Wissen sucht und dass man diese Religion richtig lernt. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. واضح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضوان الله عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. يعني إنسان بارك الله فيكم ما يجوز أن يفرد الجمعة بصيام، يكره إفراد الجمعة بصيام، إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده. هذا في النفل، هذا في النفل المطلق، يعني إنسان إجى على باله أنه يصوم الجمعة لله، فهذا لا يصوم إلا يصوم يوم قبله أو يوم بعده. أما إذا كان صوم يصومه ذو يعني صوم له سبب فلا بأس، والله تعالى، مثل صوم يوم وفطرين. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه وبليفت استبقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم sagte: Es ist verboten für jeden von euch, den Jumu'a, Freitag, zu fasten, außer dass man einen Tag davor oder einen Tag danach fasten will. Das ist bei Bukhari Muslim. Es ist klar, barakallahu fikum, es gibt eine Geschichte für dieses Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam zu Juwayriya, seine Frau, radwanallahu alaiha. Der Prophet kam rein, der fragte sie, sie hat ihm gesagt, ich faste. Der hat gesagt, hast du gestern gefastet? Da hat sie gesagt, nein. Der hat gesagt, willst du morgen fasten? Da hat sie gesagt, auch nein. Der hat gesagt, dann breche dein Fasten. Deshalb, barakallahu fikum, Freitag allein zu fasten, so freiwillig, geht nicht. Aber wenn du fastest immer, zum Beispiel ein Tag, ja, ein Tag nicht, und das trifft Freitag, dann kein Problem. Kein Problem. Oder du fastest drei Tage von jedem Monat, kein Problem. Oder das wird, wenn du einen Grund für Fasten vom Freitag allein hast, kein Problem. Aber so freiwillig ist, nein. Außer ein Tag davor oder ein Tag danach. وعن أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد ولكنه في صحيح الجامع، إلا طبعا كما ذكرنا إلا أن يكون صياما اعتاد الإنسان عليه. بارك الله فيكم. حديث 640 للبروفية محمد صلى الله عليه وسلم sagte أبو هريرة في بليفر للبروفية محمد صلى الله عليه وسلم sagte: Wenn شعبان zur Hälfte geworden ist, dann fastet nicht mehr. Das wird in die zweite Hälfte von Schaban, sollte man nicht fasten. Das, die fünf haben das überliefert und Imam Ahmed hat das als schwach eingestuft, aber das Hadith ist sahih und das ist in Sahih al-Jama. Außer, dass man immer fastet. Dann kann man fasten. Wallahu ta'ala ala. وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وهذا الحديث متى؟ 58 إن شاء الله نكتفي هنا، لأنه إذا هلا شرحنا وبعدين بالألماني أنا أطول كثير. ليش توب إن شاء الله هي؟ ليش توب بإذن تعالى هي؟ bei Hadith 641. Und dann bleiben für uns, Barakallahu Fikum, 12 Hadithe. Und so werden wir das Fastenbuch zu Ende kommen. Damit wir inshallah mit dem Buch von Al-Hajj anfangen das nächste Mal. Heute haben wir, Barakallahu Fikum, über verschiedene Themen gesprochen. اليوم تكلمنا بارك الله فيكم عن الصيام المستحب قلنا صيام عاشوراء صيام عرفة صيام يوم الاثنين الست من شوال يصومها الإنسان لله سبحانه وتعالى طبعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر 13 و14 و15 15 وطبعا إذا صام أيضا 3 أيام متفرقة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود وما ذكر صيام يوم من كل شهر وثم ذكر الصيام المنهي عنه صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها صيام تخصيص يوم الجمعة للصيام إذا انتصف شعبان فلا تصومه ويومي العيدين فلا يصاما وأيام التشريق لا تصام إلا طبعا كما ذكر ماري الحاج الذي ما وجد الهدي فسنتابع بارك الله فيكم المرة القادمة إن شاء الله بالكلام حول صيام يوم السبت وصيام الدهر ثم سنتكلم عن الاعتكاف والقليل من القيام في رمضان ثم بارك الله فيكم نبدأ بكتاب الحج إن شاء الله بعد ما ننتهي من كتاب الحج سنبدأ بكتاب البيوع وطبعا من أصعب القضايا الفقهية قضيتان مسألة الفرائض اللي هي المواريث وكتاب البيوع فلذلك كان أهل العلم يخصوا هاتين المسألتين بالوقت الكثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الخير بارك الله فيكم في هذا اليوم darüber gesprochen dass der Prophet Muhammad sallam bestimmte Tage empfohlen hat dass man diese Tage fastet und bestimmte Tage dass man die nicht fastet der Autor hat hier vielleicht etwas vergessen wir sind natürlich alle Menschen der hat nicht erwähnt Siyam Daud a.s. das ist ein Tag fasten ein Tag nicht ein Tag fasten ein Tag nicht weil das ein empfehlenswertes Fasten ist und auch er hat nicht erwähnt Fasten für einen Tag pro Monat weil ein Sahabi zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte ihm ich möchte fasten der hat ihm gesagt faste einen Tag der hat gesagt ich möchte mehr 3 Tage der hat gesagt ich möchte mehr der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm faste einen Tag und einen Tag nicht und das ist das Fasten von Daud alaihi assalam und das ist das beste Fasten Das nächste Mal, wir sind bei Hadith 641. Das nächste Mal, Barakallahu Fikum, reden wir über Fasten von Samstag. Und das ist ein geheikeltes Thema. Das wird ein geheikeltes Thema. Und die Gelehrten haben in diesem Thema großen Streit. Ob man Samstag allein fasten kann oder nicht. Außer natürlich Pflichtfasten. Das werden wir, inshallah, das nächste Mal erklären. Bi'idhni ta'ala am Dienstag. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wenn wir natürlich dann von Fasten zu Ende sind, ich würde sagen, vielleicht Dienstag sind wir vom Buch des Fasten zu Ende oder das bleiben auch Hadithen, dann fangen wir mit dem Buch von Hajj und somit haben wir die 5 Säulen des Islam erklärt. Das wird Shahadatin und dann Salah, Zakah, Siyam und Hajj. Dann fangen wir, barakallahu fikum, mit Fiqh-Themen die ein bisschen so spezifisch werden. Und da fangen wir mit dem Buch von Al-Biyu, von Kauf und Verkauf und Handel. Das hat mit Euro zu tun. Ja, das ist schön. Und danach, inshallah, machen wir weiter. Übrigens, die schwierigsten Themen in Fiqh, die sind in 2 Büchern. Einmal Buch von Al-Biyu und einmal Barakallahu Fikum. Das Buch von Al-Fara'id, das bedeutet von Erbe, Erberecht. Das ist sehr schwer, dieses Thema. Und aber, inshallah, langsam werden wir das zu Ende führen. Wir haben somit 640 Hadithe, Barakallahu Fikum, erklärt. 640 Hadithe mal 3, Das bedeutet, die sind ungefähr 1800 Hadithe in diesen Unterrichten. Und ich bin mir sicher, derjenige, der mitgemacht hat und derjenige, der das lernt, der hat jetzt wirklich, sage ich jetzt, viel Wissen erworben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kathira. Für die Brüder und Schwestern im Internet, ich komme nicht mehr heute, weil Abu Jamal ibn Ta'ala